Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Genießende und Niesende, 2 Jahre schon regiere ich als Ihre Kaiserin. Sie kennen mich, eine Mischung aus Stalin und Sisi. Stasi, Stasi die Erste von Österreich-Ostdeutschland. Ich regiere mit Hammer und Zepter, kaiserlich und kommunistisch. Ein Sozialismus mit übermenschlichem Antlitz. Mit meinem. Sie. Die Ostdeutschen, sie haben mir vertraut. Sie haben mir geglaubt, als ich ihnen sagte, die einzige Alternative für Deutschland ist Österreich. Ossis und Ösis, wir waren immer füreinander bestimmt. Sie hatten die Ostmark, wir waren die Ostmark. Der Westen wollte uns beide nie haben. Für den deutschen Volkskörper war Ostdeutschland der Überbiss und Österreich ein Hühnerauge. Aber zusammen eine Warze mit Zähnen. Heute sind wir eins, trotz kultureller Unterschiede. Der größte Unterschied natürlich, in Österreich gibt es keinen Pfand auf Flaschen. Ja. Die Ösis brauchen keinen finanziellen Anreiz, um ihren Müll aus der Wohnung zu schaffen. Da gibt es auch nicht so viele Tonnen. In Ostdeutschland, da gibt es braun, blau, gelb, grün und in Leipzig sogar brennend. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, ich war noch nicht Kaiserin, nur eine kleine Kabarettistin, spazierte ich durch die Straßen von Leipzig, als ich mich verirrte in einen mir bis dahin unbekannten Stadtteil. Konnewitz. An allen Fassaden stand geschrieben Antifa. Hier war man also gegen Fahr, dieses Duschbad. Ja, naja, das, ja. Das war mir gleich sehr sympathisch, weil ich dusche auch nicht gern. Ich irrte also durch die Gassen und da plötzlich sah ich sie. Wie Moses vor dem brennenden Busch, so stand ich vor der brennenden Tonne. Und die Tonne sprach zu mir, Frau Eckert, treten Sie näher. Na, da war ich überrascht, dass mich eine Mülltonne sieht. Da wusste ich, es war nicht die Stimme Gottes. Er ist ja mit allen per Du. Nein, es war Karl Marx persönlich. Und er sprach, Frau Eckert, befreien Sie das ostdeutsche Volk. Führen Sie es aus seiner Knechtschaft zurück. In die Diktatur. Aber wie soll ich das machen? Ich, kleine Österreicherin. Frau Eckert, Sie sind assimiliert. Da scherzte ich, das ist ja lieb, aber ich war schon immer rechts. Nein, Sie sind assimiliert. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Habe ich versehentlich gesächselt? Das passiert mir manchmal, wie Tourette. Oh, sinnlos. Oder lag es an meinem Parfum? Wie gesagt, ich dusche ungern und rieche daher oft wie Würzfleisch. Mein Mann nennt mich liebevoll Mitropa. Aber reicht das schon zur Assimilierung? Ich habe geschaut, ob mir wer heimlich die Haare bunt gefärbt oder ein Arschgeweih verpasst hat. Nichts. Die Tonne erlosch. Ahnungslos ging ich nach Hause. Am Küchentisch fand ich die Zeitung mit der Überschrift King Charles kommt nach Berlin und er bringt seinen eigenen Klositz. Ich sah nur dieses letzte Wort und ich dachte, Klositz, Klositz. Wo um Himmels Willen liegt Klositz? Warum bin ich dort nie gewesen? Das muss doch hier bei Leipzig sein. Zwischen Kolditz und Rochlitz liegt irgendwo Klositz. Ein verschlafenes Dorf voller Proktologen und einer kleinen Brauerei mit dem Namen Urklositzer. Da wusste ich, ich war assimiliert und ich wusste, was zu tun war. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie man im Westen angeschaut wird, wenn man in den Osten zieht. Als wäre ich nach Syrien geflüchtet. Noch dazu als Österreicher, ja, also... Also das war für die das Ärgste, von Österreich nach Ostdeutschland, ja, also nach Syrien aus dem Sudan. Sie nannten mich ossozial. Und immer diese Frage, warum man hier im Osten jammert. Ihr habt doch alles. Soljanka, frische Luft, so schöne Mittelaltermärkte. Was heißt Mittelaltermärkte? So sieht's hier eben aus. Da ist nichts gespielt. Sie hatten sehr wenig. Und selbst das Wenige nahm man ihnen weg. Wegen kultureller Aneignung finden die Karl-May-Spiele ohne Indianer statt. Old Shatterhand schneidet sich blutsbrüderlich, aber kein Winnetou reicht ihm die Hand. Was bleibt da noch übrig? Ein alter Cowboy, der sich ritzt. Na, die Wessis wollten sie belehren über kulturelle Aneignung. Ausgerechnet die. Sie nahmen ihnen ihre Fabriken, ihre Frauen und ihre Knusperflocken weg. Und was haben sie dafür gekriegt? Windräder. In Brandenburg stehen viermal so viele wie in Bayern. Die haben sie ihnen angedreht wie eingeborenen Glasperlen. Das ist kein Windrad, haben sie gesagt. Das ist ein moderner Maibaum. Tanzt doch alle nackt drumherum und singt eure sozialistischen Schlager. Ja. In Wahrheit aber nahm sie ihnen auch noch ihren Wind weg. Die hier gewonnene Energie floss direkt in den Westen und versorgte dort die Wärmepumpen der Bonzen. Wir hier, wir brauchen keine Wärmepumpen. Wir heizen mit sozialer Wärme. Wir heizen mit Gefühlen, mit Liebe und Hass, mit Inbrunst und Weißglut. Das kennen die da drüben nicht. Gefühle. Die Wessis mit ihren erkalteten Herzen brauchen Feuer unterm Hintern. Beheizte Autositze, beheizte Klositze, beheizte Hochsitze. Vielleicht wären sie wärmer, wenn sie nicht da sitzen. Im Büro oder am Klo. Da sitzen Westdeutsche stundenlang. Für das kleine und große Geschäft. Ja, ja. Der Wessi ist selbst am Scheißhaus Geschäftsmann. Wir aber sind Arbeiter. Wir stehen selbst am Klo. Am Pissoir und am Schissoir. Bei meiner Krönung habe ich ihnen versprochen, ich baue ihnen dieses Land wieder auf. Arbeit wird wieder groß geschrieben. Es wurde immer groß geschrieben, weil Arbeit ja ein Nomen ist. Ja. Aber selbst wenn es ein Adjektiv wäre, würden wir es groß schreiben. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe die Fabriken wieder geöffnet und die Fitnessstudios geschlossen. Denn wer arbeitet, braucht keinen Sport. Ja. Die Fitnessstudios wurden zu Fabriken, Laufbänder zu Fließbändern. Und alles wird von Hand gemacht. Ich habe alle Maschinen verboten, die Menschen Arbeitsplätze kosten. Saugroboter, Laubbläser. Unsere Straßen sind mundgeblasen. Teppichböden mundgesaugt. Und unseren gesamten Straßenverkehr regeln unsere Ampelmännchen. Ja? An jeder Kreuzung stehen zwei Kleinwüchsige mit Hut. Und wer bei Rot geht, dem beißen sie ins Bein. Wir haben keine Arbeitslosen. Im Gegenteil, uns fehlen Arbeitskräfte. Vor allem Ampelmännchen. Deswegen haben wir letztes Jahr Niedersachsen erobert. Das gehört jetzt zu Sachsen. Als Kolonie. Und jedem Sachsen gehört ein Niedersachse als Sklave. Na, wobei, pardon, wir nennen sie nicht mehr Nieder, sondern nur mehr Untersachsen. Die haben wir auch gleich eingesetzt zum Mauerbau. Und ich darf sagen, die neue Mauer ist schöner denn je. Nicht wie früher, so ein Ungetüm aus Beton. Ich gab ihnen eine Mauer aus Meißner Porzellan. Und die hat sie nichts gekostet, denn wer hat unsere Mauer bezahlt? Mexiko. Ja. Früher durften sie nicht raus, heute dürfen die Wessis nicht rein. Heute schicken wir Pakete rüber mit Dresdner Stollen und mit... Zugegeben, wir haben immer noch nicht viel. Aber wir haben uns. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Genossin Wagenknecht danken für ihre Bemühungen um Frieden. Seien wir ihr nicht böse, sie hat es gut gemeint. Die Jüngeren unter Ihnen erinnern sich wahrscheinlich nicht, ist ja auch schon ein Jahr her, 2024, ja, der Ukraine-Krieg. Auf Drängen Sarah Wagenknechts kam es zu Verhandlungen. Ein historischer Moment, Putin und Zelensky zusammen an einem Tisch. Und sie haben sich geeinigt. Mehr noch, sie haben sich vereinigt zu einem russisch-ukrainischen Reich mit Doppelspitze in Kiew und Moskau. Noch am selben Tag fielen die zwei in Polen ein, gewaltfrei. Die sind nicht einmarschiert, sondern einfach reinspaziert, mit Panzern. Doch die Polen haben gedacht, das seien Retouren an den Scholz. Genau das dachten auch die Ungarn, die Slowaken und die Tschechen. Gehört jetzt alles dem Selenskyj. Vladi und Vlo, die herrschen nun von der Wolga bis zur Oder. Und die NATO kann nichts machen, ganz ohne Waffen. Die hatten sie ja alle dem Selenskyj geliefert. Europa ist in zwei Lager geteilt, EU und UE, das ukrainische Europa. Und dazwischen stehen wir, Österreich-Ostdeutschland. Wir sind ein Bollwerk, ein doppeltes Bollwerk, gegen den oligarchischen Osten und gegen den woken Westen. Zwischen Abendland und Morgenland sind wir das Mittagland. Der Himmel blau, die Sonne lacht, das hat die SED gemacht. Apropos, begrüßen Sie jetzt bitte mit einem proletarischen Applaus unseren Generalsekretär. Unseren Generalsekretär. Was soll das heißen, sie ist nicht da. Wo ist sie denn? Wie, welche sie? Na sie, unser Generalsekretär. Sie ist ja trotzdem eine Frau. Bringt mir einfach die Angela. Angela ist gerade in Bayreuth. Bei den Festspielen. Ich nicht. Ich wurde dort ausgeladen. Die Wagnerianer zweifeln an meinem Antisemitismus. Egal. Wer braucht Bayreuth? Ich darf dafür zu den Festspielen in Beirut. Da ist die Angela ausgeladen. Die Muslime haben Angst vor ihrem Dekolleté. Sie fragen sich bestimmt, warum ausgerechnet die Merkel? Ganz einfach, die macht keine Ärger. Die macht gar nichts. Solche Leute brauche ich. Angela Merkel hat den absoluten Willen zur Macht und nicht die geringste Lust zu regieren. Und ich gebe ihr endlich das, wovon sie 16 Jahre lang geträumt hat. Anerkennung fürs Nichtstun. Ja. Jeden Abend rufe ich sie an. Sag, Angela, wie viele Entscheidungen hast du heute nicht getroffen? 17. Oh, ein neuer Rekord. Lass dich jetzt nicht ermutigen, dann schaffst du morgen noch weniger. Ach, wir Österreicher lieben die Merkel. Besonders seit der Flüchtlingskrise. Als die Angela gesagt hat, wir schaffen das, hat Österreich gesagt, genau, ihr schafft das. niemand repräsentiert unser Reich, Österreich, Ostdeutschland, besser als Angela und ich. Ich eine Schluchtenscheißerin, sie eine Zonenwachtel, die für mich dolmetscht, wenn ich mit Eingeborenen spreche. In der Lausitz, wenn die reden, ich verstehe kein Wort, vielleicht ist auch kein Wort dabei. Am schlimmsten sind die Sorben, die haben von mir Redeverbot. Jetzt sind die Russen schon so nah und die sprechen Slawisch. Das sind Brunftrufe an Putin. Nein. Das Einzige, was mich an der Angela stört, ist ihr Mann, Joachim Sauer, kaiserlicher Reichschemiker und Busenfreund meines Gatten. Mein Gatte. Arbeitslos, tu nicht gut, ungeimpft. Das Letzte, was der braucht, ist einer, der ihm gratis Drogen kocht. Er sagt immer, es geht nichts über Hausmannskoks. Das kriegt er jetzt von Joachim Sauer. Oder wie er ihn nennt, Joe Acid. Während Angela und ich regieren, machen die zwei das Damenprogramm. Sind nächtelang nur in ihrem unterirdischen Labor und stellen so ein blaues Zeug her. Naja. Ich habe mir das als Kaiserin irgendwie einfacher vorgestellt. Schon allein die Machtergreifung. Ich dachte, das wird kinderleicht, wie der Sturm aufs Kapitol. Alles, was ich brauche, ist so ein mit Fell und Hörnern. Dachte, ich gehe ins Erzgebirge, da sehen alle so aus. Dort hole ich mir meinen Sturmtrupp, die sächsische Schweizer Garde. Am Vorabend des Putsches habe ich sie versammelt. Fackelzug. Gekommen sind sie mit Räuchermännchen. Ja, die Erzgebirgler sind schon speziell. Ich sag, wir treffen uns am Reichstag. Worauf sie? Wir dachten, wir treffen uns morgen. Ja, morgen am Reichstag. Morgen ist Montag. Wann treffen wir uns jetzt? Am Montag oder am Reichstag? Okay, vergesst den Reichstag. Wir treffen uns am Schloss Bellevue. Wie sollen wir denn bis morgen nach Frankreich? Wieso stürmen wir nicht das Brandenburger Tor? Was wollt ihr denn da stürmen? Da geht man einfach durch. Letztlich haben wir uns geeinigt, wir stürmen das Kanzleramt. Schnappen uns den Scholz. Sollte nicht schwer sein, der hatte kurz zuvor einen Unfall und trug 2 Augenklappen. Also die Erzgebirgler rennen los, klettern auf das Gitter, verkeilen sich mit ihren Hörnern. Da sehe ich, vor dem Kanzleramt liegt so ein alter Schuhkarton mit der Aufschrift zu verschenken. Ich habe reingeschaut, nichts drin. Aber am Boden stand geschrieben Ostdeutschland. Tja, fehlte nur noch Österreich. Dachte ich, das annektiere ich vom Homeoffice aus. Per Zoom-Konferenz. Wow, das hat über eine Stunde gedauert. In der Zeit gab es in Österreich 3 neue Kanzler. Jeder musste sich neu einloggen. Den einen habe ich nicht gehört, den anderen habe ich nicht gesehen. Der dritte meinte Annexion. Junges Fräulein, hören Sie mal gut zu. Ich sage Ihnen, was wir schon dem Hitler gesagt haben. Uns ist wurscht. Seitdem bin ich Kaiserin. Letztlich war es wieder mal eine friedliche Revolution. So ein Mist. Ich hatte schon das Denkmal bestellt, riesengroß für tausende Opfer. Letztlich gab es kein einziges. Also habe ich die verewigt, die am Tag der Machtergreifung einfach so gestorben sind. Über ihren Namen steht gestorben an oder mit der Revolution. Ja. Aber dann wurde es wirklich schwierig, als Kaiserin eine Wohnung zu finden. Ich wollte ja die Frauenkirche. Doch dann wurde die umbenannt in die Menschen mit Uteruskirche. Nein, danke. Darauf meinte die Merkel, Wartburg. Sag ich, Angela, ich schlaf doch nicht im Auto. Nicht der, die Wartburg. Na, da wimmelt's vor Lutheranern. Ich bin katholisch. Mir stehen die Taliban näher als der Protestantismus. Nach langem Suchen aber habe ich eine Immobilie gefunden, die meinem Naturell entspricht. Das Völkerschlachtdenkmal. Kennen Sie das? Ja? Wenn nicht, Altbau, hohe Decken, riesiger Pool. Stinkt ein bisschen nach Franzosen, aber daran gewöhnt man sich. Einziges Manko, man kriegt das Ding schwer warm. Doch auch das sind Arbeitsplätze. Ich nutze Frauen in der Menopause. Die stehen draußen als Heizpilze. Und drinnen liegen Grippekranke. Als Heizkörper. 40 Grad Fieber, wie das abstrahlt. Die zu isolieren wäre Energieverschwendung. Im Winter decke ich mich mit so einem zu. Es hat sich einiges verändert. Früher als Kabarettistin musste ich nur abends auf die Bühne. Meistens nur am Wochenende. Ich hatte eine 6-Stunden-Woche. Als Kaiserin, morgens Besuch der Waisenhäuser. Mittags Bankette, nachmittags Paraden und abends noch die Hinrichtungen. Zu allem gibt es einen Sektempfang. Am Ende des Tages bin ich sternhagelvoll und lache während der Hinrichtungen. Ich vertrage keinen Alkohol. Was geht, schiebe ich meinem Mann zu. Der ist Alkoholiker. Pardon, er bevorzugt Klimasäufer. Wissen Sie noch diese Aktion von Krombacher? Ein Kasten Bier rettet 1 Quadratmeter Regenwald. Es gibt einen Stamm im Amazonas, denen gilt mein Mann als Gottheit. Also, als Schutzheiliger des Krombacher Forsts. Sie nennen ihn Krombi. Ich dagegen kann nach einem Glas Wein nicht mehr stehen. Nach einem zweiten nicht mal mehr liegen. Was sehr peinlich ist. Ich stamme aus einer Trinkerfamilie. Alle haben bei uns getrunken, schon von klein auf. Als Mindestalter galt allein die Prozentzahl auf der Flasche. Also Bier gab es ab 5, Wein ab 12 und Schnäpse ab 40. Es sei denn, sie waren selbst gebrannt von meinem Opa. Der hatte in seinem Keller seine eigene Brennerei. Wir hatten jeden erdenklichen Schnaps. Zwetschge, Kirsche, Birne, Helene. Helene hieß die Nachbarskatze. Mein Opa hat alles destilliert, was in den Gärbehälter passt. Zugegeben, der Katzenschnaps war im Abgang ziemlich pelzig. Naja. Als Kind bin ich mal in die Destille gefallen. Seitdem kann ich Gedanken lesen. Meine eigene. Es ist am Land nicht selbstverständlich. Zumindest bin ich nicht ertrunken, aber das ist klar. Wir Österreicher, wir können alle sehr gut schwimmen. Dafür sorgt bei uns die Taufe. Ja. Da wird so getauft. Danach kann man's. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Sollte das Kind untergehen, weiß man zumindest, es war keine Hexe. Ja. Als Kaiserin ist das meine Aufgabe. Boah, was ich alles taufen muss. Kinder, Schiffe. Wenn man da durcheinander kommt, das Schiff bekreuzigt und das Kind mit dem Sekt. Zur Sicherheit taufe ich nur mehr mit Piccolo-Flaschen. Das hält die Fontanelle aus. Na, sonst ist wieder Skandal in der Super-Illu. Kaiserin verwechselt Segelboot mit Segelohren. Wie das klingt, als wäre ich in See gestochen auf Sebastian Kurz. Nein, nein, nein. Immer diese irreführenden Schlagzeilen. Heute Morgen titeln sie, Joe Biden ist im Krieg gefallen. Was war? Er ist gestolpert. Ach. Mir kann das nicht passieren. Ich gehe keinen Schritt zu Fuß. Eine Kaiserin ziemt es zu reiten. Ein kaiserliches Gestüt umfasst 7 Lipizzaner und 5 Untersachsen. Aber die sind eher was für Kurzstrecken. Für Langstrecken nehme ich die Reichsbahn. Immer pünktlich. Sollte sich ein Zug verspäten, wird einfach die Zeit umgestellt. Ich fahre gern raus zu meiner kleinen Datsche. Sans souci. Da mache ich Familienurlaub. Also Urlaub von der Familie. Fronturlaub ist ja auch nicht Urlaub an der Front. Ich mache aber auch gern Urlaub mit Kindern. Vor allem mit Kindern anderer. Das Kind von meiner Kammerzofe nehme ich oft mit mir auf Urlaub. Ihr Sohn heißt Karl, ist Mitte 50. Ich hätte gern mehr Kinder gehabt, aber ich kenne mich. Ich gehe mit Dingen schlechter um, habe ich eines in Reserve. Also habe ich nur ein Kind von mehreren Männern. Da sagt noch einmal einer, zwei Männer sollen kein Kind adoptieren. Mein Sohn hat gleich 3 Väter. Und die kennen einander nicht mal. Männer haben oft heimlich 2 Familien, Frauen eher weniger. Für Frauen bedeutet eine zweite Familie nur, sie müssen 2 Klos putzen. Ich putze gar keins. Im Völkerschlachtdenkmal hat man irgendwie vergessen, die Toiletten einzubauen. Und die Duschen. Ja, egal, ich bin ja Antifa. Und ich mache zumindest Katzenwäsche. Jeden Abend lecken mich 10 Perser sauber. Also nein. Perserkatzen, ja. Anfangs hatte ich echte Perser, aber die haben so sehr gehaart. Mein Staubsauger hatte einen Magendurchbruch. Anfangs haben sich viele gewundert, wie geht das zusammen? Monarchie und Kommunismus. Ja, sehr gut. Unter mir sind alle gleich. Kein Rassismus, kein Sexismus. Von mir werden alle gleich misshandelt. Wie früher, in meiner Schulzeit. Wir gingen nie auf die Schwachen los. Wir waren zu sehr mit den Dicken beschäftigt. Das war nichts Unmoralisches, denn die Dicken waren damals noch die Reichen. Da hießen Privilegien noch Kalorien. Da konnte man getrost zuschlagen, ohne sich die Knöchel zu prellen. Heute gibt es keine Reichen mehr. Ich habe komplett umverteilt. Das Volk kriegt die Münzen, ich krieg die Scheine. Das ist das Wichtigste im Kommunismus, dass einer alles hat und vorlebt, dass Geld nicht glücklich macht. Es macht es nicht. Reich sein ist schrecklich. So ein riesiger Palast, wenn man irgendwas sucht, das dauert Stunden. Und man sucht immer irgendetwas, weil man als Reicher so viel hat. Das einzig Gute, ich muss daheim keinen Finger mehr rühren. Nicht mal Selbstbefriedigung mache ich noch selbst. Dafür habe ich meinen Mann. Ja. Die Jungen wissen das nicht mehr, aber Selbstbefriedigung geht auch zu zweit. Das nannte man Sex. Kennen nur noch die wenigsten. Die Sexualität der heutigen Jugend läuft wie das Kartenzahlen an der Kasse. Reicht hinhalten oder muss ich reinstecken? Das ist Wahnsinn. Die sind so ultra sauber. An jedem Rucksack baumelt ein Fläschchen Desinfektionsmittel. Früher baumelte da Gleitgel. Ich habe das mal verwechselt. Uiuiuiui. Da war Polen offen. Ja, ich nenne mein Geschlechtsteil Polen, weil die Grenzen fließend sind. Und was da fließt, fließt in Polens Landesfarben. Die Jungen haben auch das Problem, die finden beim Sex keine gleichberechtigte Stellung. Einer oben, einer unten, das ist denen zu hierarchisch. Von vorne ist zu offensiv, von hinten ist zu hinterfotzig. Klingt wie ein Widerspruch in sich. Ja. Möglich wäre nur 69 auf der Seite. Aber die meisten sind Veganer, die nehmen kein Fleisch in den Mund. Das ist schwierig. Das ist eigentlich lustig, wenn ich drüber nachdenke. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich wurde zum Veganer wegen zu viel Fellatio. Hatte man vorm Abendessen schon so eine Lende, reicht einem danach die Gemüsebeilage. Ich habe früher so viel filiert, weil ich litt an Bulimie. Und ich dachte, warum stecke ich mir meinen Finger in den Hals, wenn es ihn doch so freut? Naja, aber das Problem an der enthaltsamen Jugend ist, Frauen kriegen immer später Kinder. Meist erst gegen 20 Uhr. Ja. Dabei wäre das so wichtig für Österreich-Ostdeutschland. Brauchen wir austrogermanische Bastarde? Wie meinen Sohn. Ich weiß, die meisten wollen rein rassige Kinder und ich war genauso. Als ich erfahren habe, mein Sohn ist halb Deutscher, mir hat das Herz geblutet, dann geeitert, dann wieder geblutet. Rot, weiß, rot. Ich wusste ja nicht mal, welche Hälfte deutsch ist. Die obere, die untere, Kopferl oder Zumpferl. Ich dachte hoffentlich das Zumpferl. Damit könnte ich leben. Wenn er jodelt wie ein Ösi und buddert wie ein Biefke. Alter, es ist erst galant mit Wiener Schmäh, dann Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Ich weiß noch, in meiner Verzweiflung, ich wollte den Kleinen sogar in die Waschmaschine stecken. Vielleicht wäscht sich das Deutsche raus. Ich hatte da so ein Gerät, das hatte 3 Stufen. Leicht verschmutzt, stark verschmutzt, ethnische Säuberung. Ich wasche ihn zwischen 33 und 45 Grad, ja, dann wird das wohl. Aber ja. Und das alles nur, weil er auf deutschem Boden geboren ist. Hätte ich das gewusst, ja, ich wäre ja geflüchtet bei der ersten Wehe. Vielleicht hätte ich es nicht bis nach Österreich geschafft, aber hauptsache über die Grenze. Dann wäre jetzt Tscheche. Also Böhme. Also Österreicher. Also, naja, früher wäre das so gewesen. Heute gibt es kein Tschechien mehr. Das ist jetzt Zelensky-Land und trennt Österreich von Ostdeutschland. Mein Reich führt eine Fernbeziehung. Sowas muss man pflegen. Jedes ostdeutsche Kind hat einen österreichischen Brieffreund. Den Ossi-Kindern macht das Spaß. Die Ösi-Kinder, die sind meistens Briefbombenfreunde. Der Österreicher ist unfähig zum Kommunismus. Wenn man denen sagt, Proletarier, vereinigt euch, sagen sie ja, aber nur in der Familie. Der perfekte Stammbaum hat keine Äste. Alter. Das ist schon mal schwierig. Ja? Und dann der Ostdeutsche. Der Ostdeutsche ist unfähig zur Monarchie. Klar, alles, was der an Monarchen kennt, ist die Thüringer Wurstkönigin. Mit Frankreich wäre das einfacher. Österreich und Frankreich, eins die schönsten Monarchien, aber eben getrennt durch Deutschland. Betonung auf Land. Österreich, Frankreich, Deutschland, yes. Also zwischen zwei Reichen ein einfaches Land. Völlig undenkbar wäre gewesen am Hofe von Versailles, anstelle der Marie Antoinette, eine preußische Prinzessin. Wisse sie irgend so eine bräsige Brunhild, die höfische Gesellschaft nicht durch Sprache und Schönheit begeistert, sondern einzig durch das Spektakel, wie sie ein Croissant quer frisst. Wobei, na, da muss man akkurat bleiben. Brunhild hätte kein Croissant verzehrt, sie hätte nach Pumpernickel verlangt. Ja, Pumpernickel, das ist kein Lebensmittel, das ist Vergangenheitsbewältigung. Ich schwöre Ihnen, in den Pumpernickel stecken die Deutschen alles rein, was sie loswerden wollen. Parteibücher, Stasi-Akten, ich habe mal auf ein Stück Stalin-Statue gebissen. Und natürlich, um das Zeug runterzuspülen, braucht es auch viel Kaffee. Und ich bin so froh, dass Sie das so aussprechen und nicht wie die in Wien Kaffee, denn das, was Sie servieren, ist Kaffee. Ja, das muss auch so gesagt werden, diese schwarze, dünne Gschloder. Passend zu dem Backwaren, trocken und steinhart, dagegen ist ThyssenKrupp eine Hofkonditorei. Aber ja. Egal, es wird ja besser. Ja? Denken Sie nur an unser neues Nationalgericht mit dem Besten aus Österreich und Ostdeutschland. Das Leipziger Keinerlei. Das ist einfach ein Wiener Schnitzel. Man muss sich auf die Gemeinsamkeiten besinnen, wie zum Beispiel jammern. Schauen Sie, die Ossis jammern immer, wir haben keine Touristen, wir haben keine Touristen. Und die Ösis jammern immer, wir haben so viele Touristen, wir haben so viele Touristen. Die gehen auch gegen Touristen vor. Die reißen diesen Reiseleitern die Wimpel aus der Hand und schmeißen sie in die Donau. Und die Touristen springen nach. Da geht es so wie im Mittelmeer. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Ausländer. Hass. Aber man muss die Richtigen hassen, nicht Flüchtlinge, Touristen. Touristen integrieren sich nicht. Die wollen nicht arbeiten, die wollen nicht die Sprache lernen. Und das Schlimmste, die kommen an schon mit einem Rückflugticket. Die lassen uns nicht einmal den Spaß, sie abzuschieben. Aber keine Angst, als Ostdeutscher werden sie in Österreich gut behandelt. Wenn die Ösis hören, was hier ein Jägerschnitzel ist, empfangen die sie mit Decken und Stofftieren. Als kämen sie aus einem Kriegsgebiet. Ja, mich vielleicht nicht. Mich mögen die Österreicher nicht, weil ich es mit dem Piefke treibe und weil ich nicht im Schloss Schönbrunn wohne. Aber ich lasse die Angela hier nicht allein. Ein Moment nicht aufgepasst und die öffnet wieder die Grenzen. Nein, ich bleibe hier. Ostdeutschland braucht mich. Ohne einen Personenkult fängt das Volk an, sich selbst zu verehren. Und von da an geht's abwärts. Direkt in die Demokratie. Und Demokratie führt zu Demonstrationen. Wir sind das Volk. Das braucht ihr mir doch nicht zu sagen. Das sehe ich doch an euren Lumpen. Ich habe die Montagsdemos verboten. Was haben die Ostdeutschen gemacht? Da sind sie montags spazieren gegangen. Also habe ich spazieren gehen verboten. Daraufhin sind sie montags gehüpft. Und kaum habe ich das Hüpfen verboten, haben sie montags Polonaise getanzt. Das ging so lang, bis ich gesagt habe, wisst ihr was, ich verbiete jetzt den Montag. Auf Sonntag folgt jetzt Dienstag. Schluss. Ja? Dann war Ruhe im Karton. Dafür Ärger im Kalender. Naja, in Westdeutschland gibt es keine Montagsdemos. Klar, die arbeiten nie, die wissen nicht, wann Montag ist. Also, was die Regierung anbelangt, haben Westdeutsche ein blindes Vertrauen, Ostdeutsche ein blindes Misstrauen. Und dem Österreicher ist wurscht. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich habe noch nie im Leben gewählt. Ich habe ja immer im Ausland gelebt. Da bleibt einem nur die Briefwahl. Aber Wahlen sind immer sonntags und da ist die Post geschlossen. Das ist nicht durchdacht. Außerdem hatte ich immer Angst, dass mich Wählen spielsüchtig macht. Ist ja wie im Wettbüro. Und ich kann so schlecht verlieren, also würde ich den ankreuzen, der am ehesten gewinnt. Na, ich lasse mein Volk nicht wählen. Aber ich lasse ihm die Wahl. Wenn es dir nicht passt, dann geh doch rüber. Es gibt sogar ein Abschiedsgeld. Doch keiner will nach Westdeutschland. Oder wie man es hier nennt, das grüne Elend. Tja. Da gibt es Wahlen. Stehen aber immer nur zwei Namen. Habock und Baerbock. Ich muss sagen, früher fand ich die Grünen nicht schlecht. Auch wenn es immer hieß, die führen uns direkt in den Ökofaschismus. Dachte ich, ja, immer noch besser als gar kein Faschismus. Aber was die zwei treiben, geht mir zu weit. Die machen feministische Innenpolitik. Lebensmittel sind unerschwinglich, dafür gibt es gratis Binden. Die haben nur mehr Superreiche und Superarme. Optisch nicht zu unterscheiden. Alle haben zerstochene Armbeugen. Die einen vom Fixen, die anderen vom Boostern. Und alle leben auf der Straße. Alle leben sie auf der Straße. Will man wissen, wer ist Bonze, wer ist Penner, muss man ihn anheben und schauen, ob er festklebt. Ja. Naja. Im Winter ist es ein bisschen einfacher. Ja? Da tragen die Bonzen Daunenjacken und die Penner gratis Binden. Penner, pardon, Freilandbürger. Ja. Für Autos gibt es jedenfalls kein Durchkommen mehr. Krankentransporte erfolgen dort per Lastenrad. Das machen Lieferando-Fahrer. Vorne drin der Schlaganfall, hinten drin die Pizza. Beides darf nicht kalt werden. Hm? Es... Das erinnert mich an meine Jugend in Österreich. Freiwillige Feuerwehr. Die fuhren auch kein Einsatzfahrzeug. Dafür waren sie zu betrunken. Die kamen geritten auf Löschkühen und haben die Brände ausgemolken. Das hat immer ein bisschen gedauert. Dafür waren sie schnell zur Stelle. Waren ja meist die Feuerwehrler, die den Brand gelegt haben. Dafür gab es in Österreich noch eine Polizei. Gibt es in Westdeutschland nicht mehr. Rassismusprävention. Polizeibeamte werden dürfen nur mehr Schwarze. Das sorgt für Personalmangel. Im Saarland gibt es zwei Schwarze. Und keiner von den beiden möchte Polizist werden. Nicht alle Wessi stehen hinter der Regierung. Trotzdem wird Kritik nicht laut. Denn überall herrscht Maskenpflicht. FFP100, die sind schalldicht. Ja. Irgendwie tun mir die Wessis leid. Ich habe schließlich Freunde dort. Zum Beispiel den Dieter. Kennen Sie den? Dieter Nuhr. Der tritt immer anfangs in meiner Sendung auf. Ja. Ich weiß, er glaubt, das ist seine Sendung. Ich habe ihn mal eingeladen, von wegen Nachwuchsförderung, und er hat nie mehr die Bühne verlassen. Statt abzugehen wie alle anderen, stellt er sich an diesen Tisch. Will man ihn wegzehren, klebt er sich fest. Was soll ich da machen? In Zeiten von Gender. Eigentlich ist er Gast, aber identifiziert sich als Moderator. Naja, egal. Jetzt mache ich es eben wie die Merkel. Ich warte. Nurs Mädchen. Ja, wie mit dem Kohl wird das. Ich kenne nämlich sein dunkles Geheimnis. Aber das kann ich jetzt hier nicht verraten. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Seine Lederjacken sind vegan. Also nicht Leder aus Veganern. Ja? So einer ist er nicht. Nein, er ist... Nein, egal. Auf jeden Fall, ich wollte ja nur sagen, irgendwie tun mir die Wessis leid. Aber ich lasse sie trotzdem nicht rein. Außer am 3. Oktober. Da haben wir Tag der offenen Mauer. Zum Schnuppern. Aber kein Wessi bleibt, weil ihnen die Maschinen fehlen. Ich brauche meinen Soda-Stream. Gibt's aber nicht. Denn auch das sind Arbeitsplätze. Bei uns wird Sprudel ins Wasser gefurzt. Von den Laktoseintoleranten. Mit nur ein bisschen Käse bringen die 10 Liter zum Prickeln. Ja. In Westdeutschland ist alles automatisiert. Keiner muss mehr arbeiten. In meinem Reich arbeiten alle. Ich habe das Rentenalter angehoben, 2 Jahre über die Lebenserwartung. Schauen Sie, im Alter hat man so viele Beschwerden, da kann man auch gleich arbeiten gehen. Die Inkontinenz versaut einem ohnehin den Tag, aber wenn man ins Büro geht, versaut sie einem nicht auch die Wohnung. Senioren sind die besten Arbeitskollegen. Cybermobbing können sie nicht, Belästigung riskieren sie nicht. Ein Klaps auf den Hintern, Oberschenkelhalsbruch. Tja, die pfeifen sich auch nicht hinterher. Das macht schon das Hörgerät. Und vor allem ältere Menschen würden oft gern arbeiten. Aber im Westen stellt die keiner ein. Die können höchstens schwarz arbeiten. Als Putzfrau, Puffmutter oder Präsident der Vereinigten Staaten. Joe Biden, noch immer im Amt. Gegen den hat keiner eine Chance. Joe Bidens einziger politischer Gegner sind Treppen. Und er ist zunehmend vergesslich. Das allerdings rettet ihm das Leben. Seine Ärzte attestieren ihm 7 Krankheiten im Endstadium. Aber jede Nacht vergisst er zu sterben und steht einfach wieder auf. Aber sein Langzeitgedächtnis ist top. Während des Ukraine-Kriegs hat er Truppen in die Schweinebucht geschickt. Als man ihn fragte, warum schicken Sie die Truppen nicht in die Ukraine, meinte Biden, um Putin soll sich Hitler kümmern. Ja. Sicher, es gibt Arbeiten, etwa in der Chirurgie, das können alte Menschen nicht. Die zittern zu sehr und klauen gerne ein Organ. In meinem Reich operieren die Kinder. Wir haben fast nur Kinderärzte. Die haben eine ruhige Hand, klar, die saufen nicht und die mopsen keine Nieren. Ich habe auch viele Kindergärtner, Einjährige ohne Windel, die düngen selbst. Und nicht zu vergessen unsere braven Kinderhändler, die arbeiten an der Kasse. Kinder spielen gern Kaufmannsladen. Warum also nur spielen? Die Kinder- und die Greisenarbeit löst bei uns 2 große Probleme auf einmal. Lehrermangel und Pflegenotstand. Am Fließband braucht es weder Lehrer noch Pfleger, sondern nur einen Schichtleiter und alle fühlen sich wertgeschätzt. Ich sperre Kinder und Greise nicht weg, in Kitas und in Altenheime, zum Töpfern, Basteln, Ausmalen, nein. Wegsperren tue ich die zwischen 20 und 30. Wenn ich die sehe, denke ich immer, sinnlos. Die wollen nicht arbeiten. Was wollen die zwischen 20 und 30? Töpfern, basteln, ausmalen. Greta Thunberg hat mal gesagt, ihr habt mir meine Kindheit gestohlen. Und die Zopfgretel hat recht. Die Erwachsenen von heute haben sich alles angeeignet, was früher nur für Kinder war. Comics, kurze Hosen, Duzen. Erwachsene gehen ins Museum, schreien herum und schmeißen mit Essen. Mütter gehen auf den Spielplatz ohne ihre Kinder zum Junggesellinnenabschied. In pinken Tütüs und mit Glitzer in der Fresse. Eine Rotte spät ovulierender Prinzessin-Lilly-Feministen, die schaukeln, bis der Bauchladen zum Brecheimer wird. Angefangen. Angefangen hat das alles mit Harry Potter. Ein Kinderbuch, gelesen von Erwachsenen, schamlos, in aller Öffentlichkeit und nicht als pädophiles Lockmittel. Der Eiswagentrick funktioniert ja nicht mehr. Die Kids von heute sind zu vorsichtig geworden, die nehmen kein Eis von Fremden an. Es könnten ja Nüsse drin sein. Wenn die Alten kindisch wären, wären die Kinder altklug und langweilig. Die nehmen keine Drogen, an denen man mitnaschen kann. Die haben keine Partner, an denen man mitnaschen kann. Mein Sohn, ich ahne es schon, das erste Mädchen, das der mit heimbringt, ist er selbst. Wieder. Damit, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, aber damit das eine klar ist, in meinem Reich gibt es nur 2 Geschlechter. Adel und Pöbel. Ich meine Arbeiter, Adel und Arbeiter. Ja. Und was die Arbeiter sonst noch so sind, können sie selbstbestimmt entscheiden. Ich habe keine Angst, Männer schwindeln sich in Damenumkleiden. Ich habe Angst, Frauen schwindeln sich zum Urologen. Das darf nur ich. An einsamen Tagen klebe ich mir ein Schnurrbart auf und gehe zur Prostatauntersuchung. Auch wenn der Arzt mir 100-mal sagt, werter Herr, Sie haben keine Prostata, sage ich, na, jetzt schauen Sie noch ein bisschen weiter. Und ziehen Sie mal den Handschuh aus, das ist so unpersönlich. Naja, aber gut. Keine Angst, wirklich zum Mann machen lasse ich mich nicht. Noch nicht. Ich heb mir die Geschlechtsumwandlung für die Menopause auf. Wenn schon Wechsel, dann richtig. Das ist die cleverste Schönheits-OP. Wenn andere Frauen beginnen, alle Falten aufzufüllen, fülle ich nur eine auf. Dann ist Polen dicht. Die Brüste würde ich lassen, habe ich eben einen kleinen Bierbusen. Als Mann kann man sich ja alles leisten. Und das Beste, ich bin reich. Um den Ladies zu gefallen, bräuchte ich nicht mal einen großen Penis. Ich habe noch meinen Blinddarm, den vorne dran und fertig. Als Hoden nehme ich meine Mandeln. Ich habe schon als Kind gesagt, auf die Frage, was ich später mal werden will, ein alter, weißer Mann. Und beruflich? Papst. Ich wäre perfekt für den Job. Ich mag Latein, weiße Kleider und Jungs. Aber, also, manche sagen da halt immer, ah, da kommst du nie rein, weil die Kirche so transfeindlich ist. Blödsinn, Priester sind die größten Transen. In der Messe, da wird nicht nur eine Frau, sondern eine Oblate zum Mann. Ja, Kirche ist auch nicht schwulenfeindlich. Jeder weiß, die beten auf Knien, weil sie nicht mehr sitzen können. Ich sag's Ihnen, Katholiken wollen einfach keine gleichgeschlechtliche Ehe, weil sie wissen, nur die Ehe mit einer Frau treibt Männer so zuverlässig in die Homosexualität. Also in dem Priesterstand. Ja? Nichts ist so konservativ, wie es scheint. Am Land, da geht's queerer zu, als man denkt. Man paart sich interfamiliär sowie speziesübergreifend. Die häufigste Geschlechtskrankheit ist am Land die Schweinepest. Also mehr Regenbogen geht nicht. Ja. Dagegen ist die Gay Pride eine Terrakotta-Armee. Trotzdem heißt es in der Stadt immer, wenn man ein bisschen anders ist, wird man am Land schief angeschaut. Ja, was denn sonst? Gerade ausschauen kann da keiner. Das braucht man nicht persönlich nehmen. Wirklich konservativ sind die in der Stadt. Die Berliner, alberne Bärte, alberne Hüte, da geht's so wie bei den Amish. Manche hatten ja die Sorge, ich würde Berlin wieder teilen. Aber das war mir zu aufwendig. Ich habe die Stadt komplett eingemauert. Menschenrechtsorganisationen machen sich ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht warum. Die Berliner kriegen alles, was sie brauchen. Kebab, Klebstoff, Cannabis. Per Luftversorgung. Da können sie tanzen, chillen, posten. Berlin ist ja kein Arbeitslager. Es ist ein Arbeitslosenlager. Denn Arbeit ist ein Privileg. Und das haben die nicht verdient. Ich regiere nicht mit Zuckerbrot und Peitsche. Ich peitsche mit dem Zuckerbrot. Auch in der